Aktion von einem Teil des Proletariats zu deuten. Das führte jedenfalls in den USA zu einer Kette von Hunderten von sogenannten Ghettoaufständen und gleichzeitig eine ganze, brachte die ganze amerikanische, nordamerikanische Gesellschaft erneut nochmal in Bewegung. Es gab diese Studenten- und Jugendbewegung, auf die bezogen sie sich schon zugleich. In Europa gab es Revolten oder Revolte ist schon falsch, Rebellionen wie den Arbeiteraufstand in Amsterdam, so nannten sie es auch 1966 rum. Und Ähnliches oder viele diese Jugendbewegungen, die Rockers, wie sie das nannten. Und das alles haben sie diagnostiziert als, wie sie es nannten, die Wiederkehr des Proletariats, als des Verdrängten des 20. Jahrhunderts. Und also wie gesagt, Gesten erst, aber überhaupt noch nicht, dass die Klasse auf den Plan tritt. Aber sie sagten hier, wühlt der Maulwurf und man muss dem auch die Sprache geben, man muss die theoretischen Bewusstseinsimpulse in diesem Prozess, nicht in diesem Prozess von außen, sondern als Teil dieses Prozesses diese theoretischen Bewusstheitsimpulse geben, so gut man kann, und den Gesten ihre Sprache geben. Und zwar eben eine Sprache, die eine revolutionäre Sprache ist und nicht die Sprache etwa der konformistischen Revolte.